Ein festliches Bankett zum 68. Gründungstag der DEVRK fand am 9. September im Kulturpalast des Volkes in Pjöngjang statt. Die verantwortlichen Funktionäre der Partei, des Staates und der Armee, wie Kim Jong-nam und Park Bong-ju, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Mitarbeiter der Militärorgane, des Kabinetts, der Ministerien und zentralen Institutionen, die Dauerhäftlinge, die jahrzehntelang in südkoreanischen Gefängnissen gesessen hatten und dabei ihrer politischen Gesinnung treu geblieben waren, die im 200-Tage-Kampf der Treue vorbildlichen Mitarbeiter der Armee und der Gesellschaft und die Verdienten nahmen daran teil. Zugegen waren die Gratulationsdelegation der Japan-Koreaner zum 68. Gründungstag der DEVRK, dem sozialistischen Vaterland weilenden Auslandskoreaner und der Vertreter der Zweigstelle Pjöngjang der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas. Der Einladung gefolgt waren die Diplomaten und Militärattachés verschiedener Länder sowie die Vertreter der internationalen Organisationen in der DEVRK mit ihren Gattinnen.